Junge, haben Sie in den letzten 48 Stunden irgendwelche Drogen genommen? Oh nein, Sir. Ich nehme nie Drogen. Weil die Spritze, die Sie gleich bekommen werden, Sie umbringen kann, wenn Sie irgendwas im Blut haben. Ach, Drogen? Ja, Sir, jede Menge. Yeah. Jede Menge. Jede Menge. Jede Menge. Drogen. Jede Menge. Jede Menge.